13. Abschnitt. Die Weltesche Yggdrasil, Baum des Lebens im Asengarten Eden. Über der Urtquelle stand der Baum Yggdrasil, der durch die Dämpfe aus der warmen Urtquelle stets immer grün erhalten blieb. In der Edda heißt es: Eine Esche weiß ich, sie heißt Yggdrasil, die hohe, umhüllt von hellem Nebel, von dort kommt der Tau, der in Täler fällt. Immer grün steht sie am Urtbrunnen. Die Esche Yggdrasil ist die erste der Bäume. Sie wird in der Bibel Baum des Lebens und Holz des Lebens genannt. Johannes Offenbarung 22, 7 und 19, 1. Mose 2, 9. Das Wort Yggdrasil bedeutet nach Tschetsch Baum des Lebens oder der Seele, von Ygg Egge oder Eiche und Sil gleich Seele. An den Baum des Lebens erinnert die schöne arische Sitte, den Weihnachtsbaum aufzustellen und mit Früchten aller Art zu behängen. Eine Erinnerung an Yggdrasil ist auch der Kirchweihbaum mit Früchten und bunten Bändern behangen wie in der Urzeit. Ursprünglich wurde er auf arischen heiligen Kultstätten auf heiligen Bergen aufgerichtet. Auch der Maibaum ist eine Nachbildung des heiligen Baumes Yggdrasil. Leider verschwindet die schöne Sitte der Aufstellung von Mai- und Kirchweihbäumen immer mehr. Die Yggdrasil der Ayas am Urtbrunnen war eine sinnige Erinnerung an die Polarheimat. Dort sah man die Gestirne um den ruhenden Pol und die Erdachse kreisen und verglich diese mit einem Baum, dessen Stamm die Erdachse und dessen goldene Blätter die Gestirne seien. Die Bedeutung der Weltesche Yggdrasil zu enträtseln wurde schon oft versucht und recht verschieden angegeben. Vielleicht trifft unsere nachfolgende Deutung das Richtige. Die Weltesche mit dem Adler an der Spitze und die ihre Wurzel benagelnde Schlange dürfte wohl am besten nach der bei unseren Ahnen so beliebten Bilder- und Zeichensprache so zu erklären sein. Die Weltesche, ein Baum, der die ganze Welt umschattet, ist das germanische Weltreich, angedeutet durch das auf ihr horstende germanische Wappentier Adler. An der Wurzel des germanischen Weltreiches und Volkes nagt die Schlange. Das ist das Sinnbild für das Niederrassentum, insbesondere für die Hebräer. Durch Vermischung mit dem Niederrassentum wird das Germanentum verbastardiert und geht zugrunde, die Wurzeln der Weltesche werden zernagt, der Baum verdorrt und stürzt. Unter dem Baum Yggdrasil an der Urtquelle fanden nach der Edda auch die Gerichtssitzungen der Asen statt. Sie übten damit einen uralten arischen Brauch, der bei den Germanen bis in die Zeit der Christianisierung geübt wurde. Im Rhöngebirge sind noch viele der heiligen Gerichtsstätten erhalten, so in Wildflecken und in Schönderling. Auf ihnen finden heute noch die Gemeindeversammlungen, die Tinge, statt. Am Baum Yggdrasil hing Odin 9 Tage verwundet. Odins Runenlied in der Edda erzählt: Ich weiß, dass ich hing am windigen Baume 9 lange Nächte, vom Speer verwundet, dem Odin geweiht, mir selber, ich selbst. Am Ast des Baumes, dem man nicht ersehen kann, aus welcher Wurzel er entspross, sie boten mir weder Brot noch Met. Der Ase Odin wurde bei der Verteidigung der Asenburg von seinen Feinden schwer verwundet und am Baume Yggdrasil aufgehängt. Nun wurde im vorchristlichen Amerika der Lebensbaum Yggdrasil als Kreuz dargestellt. Die christlichen Eroberer Mexikos fanden zu ihrer großen Überraschung in mehreren heidnischen Tempeln zu Palenque in Yucatan vor dem Altar ein Kreuz. Es ist dieses die Erinnerung an den arischen Fürsten Odin, der am Baume sein Leben für sein Volk gelassen hat, als das Niederrassentum gegen die arische Herrschaft auf Atlantis stürmte. Bastian berichtet: Unter den Beschnittenen der Insel Ulua fand Grivaldi die Verehrung eines Kreuzes, auf dem einer glänzender als die Sonne gestorben sei. Auch der Tempel in Memphis barg am Altar ein stehendes Kreuz, den Baum des Lebens. So erklärt sich das arische Kreuz in der Vorzeit. Die Hauptgötter des alten Ägyptens trugen in der Hand ein Kreuz, das ist das Symbol des Lebens und der Fruchtbarkeit. Aber nicht nur die Götter der alten Ägypter, sondern auch die der Chaldeer, Phönizier, Mexikaner, Peruaner, ja jeden Kulturvolkes, von dem die alte Geschichte berichtet. In der Form des Henkelkreuzes stand es nicht nur in den Tempeln und Grüften Altägyptens, es fand sich auch in großer Zahl in den zerfallenen Städten Mexikos und Mittelamerikas. Man traf es auf der Brust zahlreicher Bronzebildnisse, die auf dem Gräberfeld von Juigalpa in Nicaragua entdeckt wurden und wohl aus atlantischer Zeit stammen dürften. Über seine Bedeutung als Paradieszeichen siehe Abschnitt 6 und 8. Die Brust des Oberpriesters in Memphis schmückte ein goldenes Kreuz an goldener Kette, ähnlich wie die Bischöfe der katholischen Kirche. Weit zurück in das Dunkel der Geschichte vor Christi verliert sich die heilige Sitte, Kreuze als Amulette zu tragen und auf den Gräbern Baumpfähle, die Altschera der Bibel, Yggdrasil vorstellend oder Steine mit Kreuzzeichen aufzurichten. Auf einem uralten Tempel in Tibet ist ein Hakenkreuz eingemeißelt. Schliemann fand in der ältesten atlantischen Kulturgeschichte von Mykene Kreuze aus Terrakotta. Vergleich hierzu Abschnitt 34 und Wilser das Hakenkreuz. Dass das Kreuz im Tempel des Kreuzes zu Palenque in Yucatan eine Versinnbildlichung des Weltenbaumes Yggdrasil und des an ihm hängenden Odin sein soll, wird noch durch einen anderen Umstand erhärtet. Nach der Sage horstete auf Yggdrasil ein Adler oder ein Habicht. Das Kreuz im Tempel des Kreuzes zu Palenque trug nun ebenfalls einen Vogel, so dass eine Bezugnahme auf den Baum des Lebens im Asgard und seinem Vogel unverkennbar ist. Das Sinnbild der Germanen war das Lamm, das Sinnbild der Unschuld und Gerechtigkeit. Das Wappenzeichen ihres ältesten Ahnen, ihres Stammvaters, die Sonne. Das eines ihrer gewaltigsten und berühmtesten Könige, das uralte germanische Kreuz in seinen verschiedenen Formen. Und das Kreuz wurde das Zeichen ihrer Herrschaft und findet sich überall da, wohin Germanen kamen und ihre Fahnen aufgepflanzt haben. Die altmexikanischen Kulturvölker scheinen diesen uralten ererbten Brauch wie die deutschen Adelsgeschlechter fortgepflanzt zu haben. Ferdinand Cortés fand auf seinem Zuge nach Mexiko, dass die Heereszeichen und Fahnen der Tlaxcalaner mit Wappentieren, Adlern und so weiter ganz wie bei uns im Mittelalter versehen waren. Das Banner von Tlaxcala war ein goldener Adler mit weit ausgespannten Flügeln. Andere Feldzeichen der heidnischen, vor dem nie mit dem Christentum in Berührung gekommenen Tlaxcalaner hatten sogar ein Kreuz im Wappen.